Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. Drittes Kapitel. Wir kamen vor eine große Stadt, an ein großes fließendes Wasser, den Dnepr-Strom, um dort eine große und jetzt sehr berühmte Brücke zu bauen. Die Stadt erhebt sich auf dem rechten steilen Ufer, während wir auf dem linken flachen Wiesenufer standen. Und vor uns lag die ganze wundervolle Landschaft, alte Kirchen, heilige Klöster mit vielen heiligen Reliquien, dichte Gärten und Bäume, wie man sie in alten Büchern abgebildet findet, spitzwipflige Pappeln. Du schaust auf all das und dein Herz brennt in dir gleichsam. So herrlich ist es. Sehen Sie, wir sind natürlich einfache Leute, aber wir fühlen doch die Pracht der gottesgeschaffenen Natur. Der Ort hier gefiel uns so sehr, dass wir am ersten Tag mit dem Bau einer vorläufigen Unterkunft für uns begannen. Zuerst schlugen wir hohe Pfähle ein, da die Stelle niedergelegen war, ganz neben dem Wasser. Dann errichteten wir uns auf diesen Pfählen eine Stube und daneben einen Schuppen. In der Stube stellten wir unser ganzes Heiligtum auf, wie es sich nach dem Gesetz der Väter gehört. Längs der einen Wand stellten wir die zusammenlegbare, dreiteilige Heiligenwand auf. Zu unterst die großen Bilder, darauf zwei Tafeln für die kleineren Bilder. Und so errichteten wir eine Art Treppe, bis hinauf zum Kruzifix. Den Engel stellten wir auf das Chorpult, auf dem Luka Kirillow die Heilige Schrift vorlas. Luka Kirillow wohnte mit der Michalitza im Schuppen, während wir uns daneben einen Schlafraum errichteten. Andere, die ebenfalls gekommen waren, um hier lange zu arbeiten, sahen uns zu und begannen eben dort zu bauen, sodass bei uns, der großen Stadt gegenüber, ein kleines Städtchen auf Pfählen entstand. Wir arbeiteten und alles ging nach Wunsch. Das Geld zur Auszahlung lag immer pünktlich im Kontor der Engländer bereit und Gott schenkte uns solch eine Gesundheit, dass es den ganzen Sommer über keinen einzigen Kranken gab. Lukas Michalitza begann sogar zu klagen, dass sie gar nicht froh werden könne, so dick werde sie überall. Uns Altgläubigen gefiel besonders gut, dass wir, die wir damals sonst überall wegen unserer Bräuche verfolgt wurden, hier volle Freiheit hatten. Es gab keine Stadt und keine Kreisobrigkeit und keinen Popen. Wir sahen niemanden und niemand kümmerte sich um uns und unseren Glauben oder behinderte uns. Wir beteten so viel wir wollten. Wenn wir unsere Stunden abgearbeitet hatten, versammelten wir uns in der Stube, wo schon das ganze Heiligtum im Lichte der Lämpchen glänzte, sodass einem das Herz erglühte. Luka Kirillow stimmte das Segenslied an, und wir fielen ein, sodass unser Gesang manchmal bei ruhigem Wetter weit von unserer Ansiedlung zu hören war. Unser Glaube störte niemanden, vielen gefiel er sogar, und zwar nicht nur den einfachen Leuten, die Gott nach russischen Brauche verehrten, sondern auch Andersgläubigen. Viele fromme, kirchlich Gesinnte, die nicht Zeit hatten, zur Kirche jenseits des Flusses zu gehen, standen bei uns an den Fenstern, hörten zu und beteten mit. Wir trieben sie von da nicht weg, es wäre auch nicht möglich gewesen, alle fortzujagen, weil auch hin und wieder die Ausländer kamen, die sich für uns die alten russischen Bräuche interessierten und unserem Gesang mit Vergnügen zuhörten. Der Oberbaumeister der Engländer, Jakov Jakovlevich, stand manchmal sogar mit einem Stück Papier hinter dem Fenster und wartete, um unseren Gesang in Notenschrift aufzuzeichnen. Und wenn er dann zur Arbeit kam, stummte er nach unserer Weise vor sich hin: »Herr Gott, erscheine uns!« Nur geriet es bei ihm, versteht sich, in einem anderen Stil, weil dieses Lied in der kalten kirchlichen Notenschrift aufgezeichnet ist und sich mit den westlichen Noten nicht vollkommen aufzeichnen lässt. Die Engländer, muss man ihnen die Ehre lassen, sind umgängliche und gottesfürchtige Leute. Sie hatten uns sehr gern und schätzten uns und lobten uns als gute Menschen. Mit einem Wort, der Engel Gottes hatte uns einen guten Ort geführt und vor uns die Herzen der Menschen und die ganze Natur aufgetan. In solch friedlicher Stimmung wie ich sie Ihnen geschildert habe, lebten wir fast 3 Jahre. Alles glückte uns und die Erfolge strömten über uns wie aus einem Zauberwahn, als wir plötzlich sahen, dass unter uns 2 Gefäße waren, die Gott zu unserer Bestrafung auserwählt hatte. Der eine war der Schmied Maroe, der andere der Rechnungsführer Pimen Ivanov. Maroe war ein ganz einfacher Mann, der weder lesen noch schreiben konnte, was unter den Altgläubigen selten vorkommt, aber doch auffallend, von außen plump wie ein Kamel und wild wie ein Eber. Seine Brust war um die Hälfte breiter als bei einem anderen Menschen. Seine Stirn war mit dichten Haarbüscheln bewachsen, aber von dem Scheitel weg hatte er sich eine Tonsur geschoren. Seine Sprache war tumpf und schwer verständlich, da er immer mit den Lippen schmatzte, und sein Verstand war so beschränkt, dass er nicht einmal aus dem Gedächtnis beten konnte, sondern nur immer dasselbe Wort vor sich her sagte. Aber er sah in die Zukunft, besaß die Gabe der Weissagung und konnte Andeutungen über kommende Dinge geben. Pimen dagegen war ein stutzerhafter Mensch, der sich gern wichtig machte und seine Worte so schlau setzte, dass man seine Reden bewundern musste. Aber er hatte einen leichtfertigen und beeinflussbaren Charakter. Maroe war ein bejahrter Mann, schon über die 70. Pimen war mittleren Alters und ansehnlich. Er hatte krause, in der Mitte gescheitelte Haare, starke Brauen, eine gesunde Gesichtsfarbe und war mit einem Wort ein strammer Mensch. Und siehe, in diesen beiden Gefäßen gärte der bittere Trank, den wir trinken mussten. Ende des 3. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Jesus.